Wenn auch die meisten ihrer Anhänger die moderne, lebensberatende Astrologie auf eine ironische Weise nutzen und im Ernstfall empirisch robusteren Wissenssystemen wie der Medizin den Vorzug geben, bleibt sie im Kern dennoch problematisch. Sie ist so pseudowissenschaftlich wie illiberal, da sie Menschen anhand völlig willkürlicher und unüberprüfbarer Kriterien kategorisiert. Dadurch führt sie zu einer seltsamen, narzisstischen Entpolitisierung. Schuld sind weder das System noch ich selbst. Nein, Schuld ist der Stand der Sonne vor erfundenen Sternbildern zum Zeitpunkt meiner Geburt. Jeder kann sich aussuchen, ob er bereit ist, die Verantwortung für sein Handeln zu tragen oder ob man diese an die Sterne delegiert. Wenn auch reflektiertere Anhängerinnen betonen, dass neben Genen, Sozialisation und Umfeld die Astrologie nur eine der großen Einflusssphären ist, geben sie ihr mit dieser Aufzählung immerhin den Status von falsifizierbaren und damit politisch bearbeitbaren Bedeutungsschemata. Damit ist und bleibt die Astrologie als Teil unserer Selbsterzählungen eines der beliebteren, ideologisch harmlosen, aber eben auch entpolitisierenden Märchen für Erwachsene in einer säkularisierten Gesellschaft. Sie kann uns nicht nur Halt geben, sondern auch die beschriebene Erschöpfung, die sich aufgrund narrativer Konflikte und Enttäuschungen einstellt, mindern oder wenigstens erklären. Aber sie ist nicht das einzige derartige Erklärmuster. Betrachtet man die Sachbuch-Bestseller in den USA über die Jahrhunderte hinweg, beginnend 1792 mit The Old Farmer's Almanac, findet man eine interessante Konstante, und zwar jenseits von Esoterik und Quasi-Religion, die Erzählung vom Selbst und seinem Erfolg anhand strikter Normen. Egal ob Dale Carnegies »Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden« von 1936, Betty Crocker's »Picture Cookbook« von 1950 oder »Was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten« von 1969 von David Reuben, sie alle teilen die Welt in normal und unnormal ein und sie verlangen von den Lesern, sich für eine der beiden Kategorien zu entscheiden. Die amerikanische Autorin Jess McHawk spürt in Americanon, An Unexpected U.S. History in 13 Bestselling Books von 2021, diesen einflussreichsten Büchern nach. Ihr Fazit: Solche Ratgeber nehmen kontinuierlich den Druck vom System und richten ihn auf die Person. Die Botschaft: Wenn Benjamin Franklin, dessen Autobiografie in diesem Kanon vertreten ist, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen konnte, können Sie es auch, selbst wenn Sie kein Genie sind. Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg bilden Sie sich nur ein, oder Sie sollten diese als Protagonistin Ihres eigenen Lebens als Chancen begreifen. Vergessen Sie Karl Marx. Dabei bleibt Erfolg so definiert, wie ihn weiße männliche Protestanten erreichten. Etikette bezog sich darauf, wie sich die heterosexuelle Mittelschicht verhielt. Das war normal, der Rest nicht.